Jetzt läuft es. Ja? Ja. Fangen wir jetzt an? Ja. Okay, hallo liebe. Wie fängt der Podcast an? Na, mit der tollen Ansprache von Holgi. Und dann passiert was? Dann gibt's ein bisschen Musik? Nee. Ich weiß es nicht mehr, schon so lange her, weil du nie mehr Podcast bist. Auf der Suche nach dem perfekten Morgen. Das Berlin Breakfast Blog. Heute in Milch und Zucker. Mit Jack Pixelbrei und 46 halbe. Weißt du, was mir nicht gefällt? Pixelbrei. Nee, was gefällt dir nicht? Erzähl, lass es uns und alle Hörer wissen. Na weißt du, hast das Mikrofon in der Hand und damit bestimmst du auch, wann ich was sagen kann und das ist nicht okay. Wenn du nicht so eine gottverdammte Technikpuppe wärst, dürftest du auch du gerne das Mikrofon halten, aber dir die Aufnahme dann total versaut wäre, lassen wir das lieber. Ach komm, du willst ja nur die Kontrolle haben, du Kontrollfreak. Ich brauche keine Kontrolle, dafür haben wir doch das Parlament. Ja, aber wollen wir aktuell politische Sachen in diesem Frühstückspodcast mal so einfügen? Nee, aber der Leser, der rauskriegt, auf welchen Zeitungsartikel wir gerade anspielen, der kriegt einen Freikaffee in einem Restaurant unserer Wahl. Okay, das können wir machen. Also wir reden über die Geheimdienste und deren Kontrolle. Genau. Hey, was ist, wenn das jetzt in mehreren Zeitungen steht? Das ist egal, solange er sozusagen eine ordentliche Quelle anbringt, ist mir das recht. Okay. Aber wer weiß, dann müssen wir herscharen von Hörern irgendwie zum Kaffee einladen. Okay, nochmal ganz genau, der Erste. Aha, verstehe. Okay, wollen wir nicht immer den 9. nehmen? Oder den 23.? Das ist zu viele, vielleicht melden sich nur 10. Na, wenn überhaupt, wohin eigentlich? Wohin sollen die sich melden? Na, in unsere Comments. Okay. Ich möchte heute mal... Ach so, wir wollten ja nicht über andere Themen als über das Milch und Zucker reden, denn wir sind in Milch und Zucker. Was? Doch? Du wolltest doch einen ganz ausführlichen Rant über Intimfrisuren ablassen. Nein, wir wollten über Gesichtshaare reden, denn Gesichtshaare sind deutlich interessanter als Intimrasuren. Ich glaube, das hängt ganz von der jeweiligen Person ab, die das beurteilt. Aber gut, da du ja hier sozusagen einer der Hauptpodcasterinnen bist und ich mir nicht nachsagen lassen will, dass ich dich zensieren würde oder sowas, bitte. Deine Bühne jetzt. Na, wir wollten erstmal vielleicht über Milch und Zucker reden. Come on, in Wirklichkeit klicken die zu uns. Okay, lieber erst Sex oder lieber erst sozusagen Arbeit und Frühstück? Wir machen es ganz wild gegen den Mainstream. Erst Arbeit und Frühstück. Okay. Naja, wir sind ja schließlich auch hier nicht so ein RTL-Radio oder so. Also, das Milch und Zucker erinnert mich immer so ein bisschen an eine Möchtegern-Szene-Café. Und zwar deshalb, weil hier so viele Anwälte sitzen und man hier nachmittags eigentlich dauernd auf Schlipse trifft. Ist es auch eins von diesen Cafés, wo, wenn man zum richtigen Zeitpunkt reinkommt, dann ist an der einen Seite sind so ganz viele längliche Tische nebeneinander und die sind manchmal komplett besetzt mit Apple-Rechnern. Ja, das ist richtig. Und jetzt, also hier sind schon wieder gerade 3. Das ist echt unglaublich. Genau. Und irgendwie ist dieses Café, das passt nicht so richtig in die Oranienstraße. Also wir sind in der Oranienstraße, Nummer 37. Und irgendwie passt das nicht so richtig in die Gegend, aber trotzdem wie die Faust aufs Auge. Da sagst du was, du hast mich ja gefragt, wo das ist. Und ich sagte, das ist auf der Oranienstraße, auf der rechten Seite zwischen Adalbertstraße und Oranienplatz. Da meintest du, sag mal eine Hausnummer. Ist dir eigentlich klar geworden, dass im Zeitalter der Navigationssysteme oder, also die quasi die Wegbeschreibung geht verloren. Das ist eine alte Kulturtechnik, die niemand mehr brauchen wird. Ja, also gut. Ich gebe zu, dass ich von meinem Navi ziemlich abhängig bin und auch nicht nur ein Navigationsgerät mit mir rumführe. Ich gebe aber trotzdem zu, dass ich schon öfter mal Milch und Zucker war. Ich habe einfach nur den Namen verwechselt, weil es gibt die Milchbar, das Zimt und Zucker, Milch und Zucker. Man kann das alles nicht mehr auseinanderhalten. Und im Übrigen, es war früh morgens, als wir telefoniert haben. Da ist einfach mein Navi weit sicherer als mein Gehirn. Es war um 10, wir überlassen es dem geneigten Hörer, ob das jetzt früh morgens ist oder nicht. Naja, also ich war schon ein bisschen länger wach, aber naja. Was man heutzutage so wach nennt, ne? Ja, also okay. Gehirn... Aber zurück zum Dingens hier, also passt, also ist ein bisschen untypisch, aber passt. Zeichnet sich wodurch aus? Also eins finde ich hier ziemlich gut. Ich glaube, der Kaffee schmeckt überdurchschnittlich gut. Zwar nicht super toll, klasse, aber überdurchschnittlich gut. Sie haben immer sehr leckere, frische Sachen zum Essen und eine große Auswahl an verschiedenen Süßis, so Kuchen. Du hattest ja auch ein... Fruchttörtchen. Ja, Fruchttörtchen und ein Brownie. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, den Brownie habe ich hier nur zu Testzwecken gegessen, weil eigentlich finde ich das Milchzucker besser für seine Fruchttörtchen. Also der Brownie ist gut, der ist schokoladig, man kann sich danach nicht mehr bewegen. Er bringt also wirklich alles mit, was man von einem guten Brownie erwartet. Aber das eigentlich Geile hier sind die Fruchttörtchen. Ja, du trägst übrigens Teile des Brownies auch immer noch mit dir rum. Das ist für später. Da sind wir schon beim eigentlichen Thema, nämlich bei Gesichtshaaren. Gesichtshaaren von männlichen. Das Problem an diesen Gesichtshaaren und Herpixel. Das sagst du nur, weil du dich heute ausnahmsweise mal rasiert hast. Aber gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wollte mich nicht unterbrechen. Er zieht einfach das Mikro weg, wenn er was sagen will. Das ist einfach eine richtig doofe Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit ist es. Das muss man einfach mal ganz klar und deutlich sagen. Das ist eine Unverschämtheit, dass die 46-Halbe immer in ihrem Wort unterbrochen wird und dann auch einfach nicht mehr weiterreden darf. Sondern es ist so, der komische Typ sitzt da nieder, seiert ins Mikrofon, sabbert den armen Zuhörer eine Frikadelle ans Ohr und nichts passiert, aber wirklich gar nichts. Sondern der Typ macht einfach weiter und die Frau sitzt neben ihm und ist total irgendwie weint fast schon, weil sie nichts mehr sagen darf und kann einfach nichts mehr machen. Ja, ich muss mal sagen, seit der Herr Pexelbrei hier auch beruflich viel mit seiner Stimme arbeitet, quatscht er einfach wesentlich mehr, als er noch Student war, ja. Und irgendwie bescheiden und zurückhaltend. Da konnte man mal so richtig abrunden, ohne dass er das Mikro weggenommen hat. Aber kommen wir zurück zum Gesichtshaar. Man sieht also schon an diesem kleinen Brownie-Experiment, dass die Gesichtshaare zwangsweise dazu führen, dass man Teile des Brownies weiterhin mit sich herumträgt. Weil offenbar Gesichtshaarbesitzer auch prinzipiell was gegen Servietten haben. Weil sie könnten sich jetzt sozusagen ihre Brownie-Reste aus dem Bart schmieren. Und wer will das schon? Also zwei Punkte, ja. Erstens, es ist natürlich ein wunderbares Kommunikationsthema, weißt du? Stell dir vor, wir wären noch gar nicht bekannt, da könntest du mich ansprechen und sagen, hey du hast noch Brownie in deinem Bart und schon hätten wir ein Gespräch. Und das andere ist, das Gesellschaftssystem, in dem wir leben, ja, ist ja nicht das allerstabilste. Ich habe in Zeiten der Notfallkrise, ja, also wir reden hier nicht von so einem Wirtschaftsding, sondern wirklich Systemzusammenbruch, ja, Zombies auf den Straßen, habe ich noch Brownie, du nicht. Ja klar, das ist echt ein Vorteil, war mir nicht so bewusst. Macht das die, wie soll ich sagen, nicht ganz so positive, ich würde das mal euphemistisch formulieren, nicht ganz so positive Optik dann wett? Total. Und noch ein Geheimnis, das relativ unbekannt ist, was ein bisschen daran liegt, dass Leute wie du, also sagen Bartfeindinnen, weitaus lauter sind als Bartfreundinnen und Bartfreundinnen auch nicht gerne darüber reden, ist, dass das schon also zu gewissen besonderen Stunden sehr gern gesehen ist, wenn man überraschend noch ein bisschen Brownie dabei hat. Wir nehmen nochmal... Ich sage nur Afterglow-Brownie. Ich wollte gerade einen Satz sagen, aber er zog wieder das Mikrofon weg. Oh Mann. Ich würde mal allgemein formulieren. Wir kennen ja viele Beispiele aus Funk und Fernsehen. Ja, Menschen, die international bekannt sind, aber dann irgendwann einen Bart wachsen lassen haben. Wir nehmen mal Will Riker, also Jonathan Frakes von... Wir wissen ja, Star Trek. Ja? Der hat ja irgendwann während der Serie sich mal so ein Bart stehen lassen. Und prompt war er ungefähr 18 bis 20 Jahre älter von der Optik. Und da müssen wir einfach auch dran denken. Wir sind ja eine Gesellschaft, ja, um mal ganz allgemein zu werden, die einen gewissen Jugendwahn hat. Und wieso möchte man sich also 15 Jahre älter machen und Frauen, die vorbeilaufen, abstoßen? Wieso? Du, also musst verzeihen, aber diese Frage drängt sich jetzt für mich auf. Wünschst du nicht manchmal, du hättest einen Bart, den du abrasieren könntest? Ja, naja, ich weiß natürlich von vielen, vielen Männlichen, dass sie diese morgendliche Ritual, denn manche Leute rasieren sich ja täglich, einfach nur belastend finden. Vor allen Dingen mit dem Wissen, dass sie bis an ihr Lebensende werden tun müssen, ja. Hast du übrigens so eine... Davon rede ich, habe ich jetzt nicht geredet, aber du hast wahrscheinlich anscheinend einfach nicht mitgeschnitten, obwohl du schon zwei Kaffee hattest. Manchmal will ich einfach nicht darauf antworten. Ah, okay. Kennst du eigentlich diese Magneten für die Rasierklinge? Und kennst du überhaupt Rasierklingen? Ich habe damit schon dem ein oder anderen vorlauten Bartfeindinnen Geschöpf ein Lächeln geschnitten, das weiter reicht als nur bis zum Hals. Okay, du kennst also Rasierklingen, aber kennst du auch diese... große Magnete, um die Rasierklingendinger haltbar zu machen? Nee. Nee? Das verkauft so ein Typ seit ein paar Jahren, der irgendwie glaubt, ist so ein Verschwörungstheoretiker, dass die Rasierklingenindustrie irgendwie hinter ihm her ist. Und er verkauft so ein etwa, ich sag mal, 10 Zentimeter breiten großen Magneten. Da legt man den Rasierer und die Klinge auf und dann... Warte mal, reden wir hier von diesem normalen 0815 Gillette Mehrfachklingen bla bla bla oder reden wir von der richtigen Rasierklinge? Wir haben hier keine Werbung in unserem Podcast. Das war ja auch keine Werbung, das war einfach eine Produktbeschreibung. Hast du mal den Markennamen genannt? Okay, was gibt's noch? 1A, nein, ja. Nein. Da darf man nicht Wilkinson. Fixen, indem man noch mehr Markennamen nennt. Guck mal, das ist ein privates Unterfangen hier, wo ich auch einfach mal ins Mikrofon rülpsen durfte, wenn mir danach ist. Oh Gott, und bist du bezahlt von den von der Mafia? Von der Rülpsindustrie? Nein. Nein. Anyway, ja, die normalen Klingen, meine ich jetzt. Wir reden nicht von richtigen Rasiermessern. Das kannst du auch machen, aber wer würde das schon tun? Denn die schärft man ja auf andere Weise, aber die bleiben dann länger scharf. Sagt der Typ oder es ist so? Ja, und er hat es wissenschaftlich untersuchen lassen, aber die Rasierklingen-Mafia ist natürlich behind him. Ja, aber... Würde ich aber auch, also als Rasierklingen-Mafia, geht ja gar nicht. Ich meine, hallo? Kommt der Typ an, nimmt seinen Magneten da und irgendwie, wir verkaufen unsere schönen Wechselköpfe nicht mehr? Ja, naja, man braucht einfach weniger. Ja, eben. Das solltest du mal probieren, wirklich. Was, einen Magneten auf mein Gesicht legen? Nein, Rasierklingen anzuwenden. Also ich will ich will ja mal das Allgemeine über Bärte jetzt mal loswerden. Nee, ich möchte jetzt nur, damit dir nicht der falsche Eindruck entsteht. Ja, es ist durchaus so, dass ich jeden Tag Rasierklingen anwende auf mein Gesicht. Also ja, so in alter Monkey Island Tradition benutze Rasierklingen mit Gesicht. Aber es ist halt nicht so, dass ich den kompletten Kahlschlag damit vollführe, sondern in einer feinen und geschwinden Art und Weise eine Kontur in diese Gesichtsbehaarung schneide. Ich hätte jetzt fast vorgeschlagen, dass wir trotz Anonymisierung einfach mal ein Bartbild von dir reinschauen, aber diese Art, wie du dein Gesichtshaar trägst, ist so individuell, dass sich also im Prinzip jeder erkennen würde. Siehst du, das ist schon mal ein weiterer Vorteil. Es ist individuell. Leute ohne Bart gibt es wie Sand am Meer. Mhm. Weißt du eigentlich, dass Bärte einen in die Nähe von Terroristen rücken? Ich könnte darauf jetzt eine Antwort geben, dann müsste ich aber danach umbringen. Oh, ja, dann lassen wir das. Also ich meine, Glattrasierte sind nie Terroristen. Das solltest du dir schon mal überlegen. Oder hast du schon, wie gesagt, schon mal einen glattrasierten Touristen? Habe ich Touristen? Ich habe schon oft glattrasierte Touristen und das ist also das Schlimmste, was einem passieren kann. Fast noch schlimmer als glattrasierte Terroristen, von denen ich auch schon genug gesehen habe. Hm, überhaupt sind Touristen und Terroristen eigentlich eine sehr ähnliche Spezies. Naja, anyway, da müssen wir... Ja, kommen an Orte, wo sie nicht hingehören und stellen Unfug an. Ja. Anyway, ich wollte ja nochmal zu den Allgemeinen... Wollen wir nochmal über Milch und Zucker reden? Na, am Ende. Wir müssen noch sozusagen diese Durststrecke, die jetzt gleich kommt, wenn du deinen total langweiligen Monolog über Bärte hältst, müssen wir sozusagen dadurch kompensieren, dass wir am Ende noch was Interessantes über das Milch und Zucker erzählen. Ja, richtig. Aber gut, dann komme ich also erst zu dem Bartrand. Der Punkt ist der, Männer fallen ja im Wesentlichen in zwei Kategorien, aber wir können es auch in drei aufteilen. Und unter diesen Kategorien sind die Männer, dessen Barthaare, wie soll ich jetzt mal sagen, einfach ein bisschen widerspenstig sind. Ja? Das führt dazu, dass das Gesichtshaar, was man nicht abschneidet, so lustig in alle möglichen Richtungen zeigt. Irgendwie so wie, im Prinzip wie Kopfhaare, wenn man sich morgens nicht kämmt. Ja, so lustig in alle Richtungen, wie man aus dem Bett gestiegen ist. Und was einen dazu bringen kann, wenn man Besitzer von dieser Kategorie Haaren, hör mal auf einzuschlafen, das ist jetzt gemein. Was einen aber dazu bringen kann, wenn man so eine Art Gesichtshaare hat, die stehen zu lassen, ist mir vollkommen unklar. Wie viel... Könntest du das mal anders halten? Danke. Nein. Oh. Ja, du gehst immer weiter weg, deswegen musst du immer wieder dichter an dich ran. Nachher heißt es, ich bin nur ganz leise drauf, der Markus hat mich zensiert, aber du bist einfach mal eine undeutliche und leise Sprecherin. Ich schneide es bestimmt sowieso eine Menge raus. Also jedenfalls, was einen bewegen kann, wenn man zu dieser Kategorie Männer gehört, trotzdem die Gesichtsbehaarung stehen zu lassen, ist mir vollkommen unklar. Vor allen Dingen, überleg mal, was das für eine Mühe macht, dass sich ein Stück rausrasiert und den Rest stehen lässt. What the fuck? Das kann doch nicht ernst sein. Ja, aber das führt ja direkt zum Thema Intimrasuren. Ja, wären wir jetzt dabei, das stimmt. Weil da lässt du ja auch sozusagen was stehen. Ja, wir müssen, wenn wir über Gesichtshaare und Intimrasur später, aber erstmal über Gesichtshaare sprechen, schon darüber reden, wie das mit dem Küssen ist, ja? Also man hat jetzt sozusagen den Mund nicht nur zum Essen. Wobei wir eigentlich hier ein Frühstückspodcast sind. Also lustigerweise habe ich von Erfahrungsberichten gehört, dass Leute sagen, es ist ihnen lieber, wenn der Bart länger ist als kurz. Du meinst so, so ein Weihnachtsmannbart, das ist natürlich noch... Nee, nicht so lange. Wir reden hier schon sozusagen um Millimeterunterschiede. Also bei dir, wie bei dir jetzt. Genau. Ja, naja, da fängt sich noch nicht so sehr viel. Keine Bartmilben und so. Naja, also ist schon umso kürzer, umso besser. Das ist genau der Trugschluss. Ja, also das ist noch nicht widerlich, wenn man zufällig mal rankommt. Aber wir müssen trotzdem mal darüber reden, dass sich ja die Gesichtsbehaarung in der Regel um den Mund herum gruppiert. Da müssen wir schon mal drüber sprechen. Ihre Beobachtungsgabe 46 halbe macht mich jedes Mal so atemlos und worttaub, dass ich... Naja, und der Punkt ist, zwangsweise kommt man also, wenn man jetzt zum Beispiel so eine weibliche ist oder auch ein anderer männlicher, der die Gelegenheit hat, dich mal zu küssen, mit diesem Bart in Kontakt. Das kann man ja nicht verhindern. Und wir müssen auch mal denken, wir leben in Zeiten von Vogel- und Schweinegrippe. Wow, gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr abstruser werden. In einer gekonnten Wendung, in einer 90-Grad-Kurve, 46 halbe Schlitter, Bart und Vogelgrippe. Das passt doch so super zusammen. Ich würde eigentlich gerne mal unsere Hörer auffordern, ihre Meinung zu Bärten in unsere Kommentare einzutragen. Und ich würde mir wünschen, dass, sagen wir mal, ab einer Kommentarquote von 2/3 hier der Herr Pixelbrei einfach mal seinen Bart abnimmt. Ich meine, wäre doch no big deal. Das wächst doch wieder nach der Zeug und zwar relativ schnell. Er könnte einfach mal fühlen, wie es ist, vollkommen Babypo glattet Gesicht zu haben und wie plötzlich die Frauen auf ihn reagieren. Also im Gegensatz zu dir weiß ich, wie das ist? Ach, ist das so? Ich habe dich noch nie ohne das Gesichtshaar gesehen. Ja, es ist ja auch nicht so, dass wir zusammen aufgewachsen sind und dass wir so, ja, gut, also super viel Zeit außerhalb des Frühstücksblocks. Deine Mensch- und Mannwerdung, okay. Nee, davon rede ich. Es gibt auch zwischendurch Zeiten, wo der geneigte Hörer mag es vielleicht nicht wahrhaben, aber wo wir uns länger nicht sehen. Und da habe ich auch schon keinen Bart gehabt. Und meinst du, rasierst dir zum Beispiel zum Urlaub den Bart ab, nur damit du mich nicht sehen musst und dir nachher nicht meine Beleidigung anhören zu müssen? Also okay, liebe Hörer, ja, meldet euch doch mal in den Kommentaren. Vor allen Dingen weibliche und männliche Zuhörer. Jetzt komme ich aber echt weg. Das Ding ist auch, das funktioniert natürlich nur, wenn du sozusagen einen entsprechenden Einsatz bietest. Einen Einsatz? Ja, also wenn ich zum Beispiel den Bart, wenn ich den Bart abmache, dann machst du deine komischen Bänder ab und zwar alle. Ja, okay, wir brauchen eine Inzentivierung. Warte. Da gibt es doch noch die Sache mit dem Hochzeitskleid. Das können wir hier nicht im... Nee. Das können wir hier nicht im Podcast besprechen. Die Inzentivierung für die Bart-Kommentare. Ja, die Inzentivierung ist... Wir müssen an dich denken bei der Inzentivierung. Nein. Wir müssen aber vor allem auch an dich denken. Ja, mich würde froh machen, wenn du dieses Kropfzeug aus deinem Gesicht entfernst. Ich habe dir immer gesagt, du wirst dich wie neu fühlen und vor allen Dingen 15 Jahre jünger aussehen. Das ist der Hammer. Ja, das erzählst du mir seit 15 Jahren und ich habe es ja, wie gesagt, zwischendurch auch das ein oder andere Mal probiert und es stimmt einfach nicht. Aber wie ist jetzt die Inzentivierung, wie du so schön sagst? Na, die Inzentivierung ist, dich zu einem glücklicheren Menschen und alle weiblichen und männlichen, die mit dir in Kontakt kommen, zu glücklicheren Menschen zu machen. Ey, weißt du, ich glaube, du hast echt zu viel Umgang mit Politikern. Ich weiß noch was. Wir rotten die Bartmilben in mir nicht aus. Nein, die Frage ist, was bietest du? Oh, als Gegenleistung? Mhm. Ich könnte zum Beispiel versprechen, dass ich nie mehr ablästere über deine Gesichtsbehaarung und Intimrasur. Mal abgesehen davon, dass dir das ein Ding der Unmöglichkeit ist, also sozusagen ein leeres Versprechen, nee, so läuft es halt nicht. Wie lange reden wir eigentlich normalerweise bei diesem Podcast? Noch, also manchmal länger, manchmal kürzer, als es jetzt schon ist. Na, ich frage nur, weil wir mal irgendwann auf diese Milch und Zucker hier zurückkommen müssen. Ja, du wolltest erst noch deinen Ansatz. Also du versuchst gerade geschickt zu kronleuchtern, wie es in Fachsprache heißt, aber entweder du gibst jetzt einen ordentlichen... Was heißt das? Erklären wir beim nächsten Mal. Ich würde gerne wissen, was ist Kronleuchtern? Entweder bringst du jetzt den Einsatz oder wir lassen das Ganze fallen. Ah, okay, der Einsatz ist, es gibt so ein... Lass es mich deutlicher sagen, was schneidest du dir ab, wenn ich mir den Bart rasiere? Warum soll ich mir was abschneiden? Ich habe keine Gesichtsbehaarung. Oh, doch. Wo denn? Über den Augen zum Beispiel. Augenbrauen rasieren, ey. Heiß ich Tussnelda? Das machen nur Tussi, die sich dann... Oh Gott, das finde ich ja abartig. Also es gibt Informationen, die ich zu deiner Person habe, die möglicherweise eine Antwort auf diese Frage geben, die nicht in deinem Sinne ausfällt. Hä? Deswegen würde ich das gerne nicht vertiefen wollen. Was? Naja, es gibt so Geschichten aus deiner frühen Jugendzeit, die durchaus nahelegen, dass der Begriff Tussnell da durchaus... Naja, na ja, also wir waren alle mal minderjährig, also... However. Also Bart gegen Augenbrauen? Nee. Okay, sind wir raus. Milch und Zucker. Guck mal, der Punkt ist doch, wieso soll ich mich verunstalten, wenn du dich verschönerst? Was ist das denn für ein blöder Preis? Wie gesagt, Politikergequatsche. Wir sind raus. Okay, Milch und Zucker? Warte, ich habe jetzt eine Incentivierung. Es gibt ein Intimrasur-Bild von Herrn Pixelbrei. Nein? Das wüsste ich aber. Nee, wir müssen alles machen dann. Hä? Na, ist das nicht eine Incentivierung für unsere Hörer? Nein. Nein. Wieso nicht? Das könnte dich interessieren. Ey, komm, da bist du wirklich nicht... Manchmal bin ich so müde. Ja. So müde. Du kannst es später rausschneiden. Du wolltest noch was zu Milch und Zucker sagen. Ja, also wie man an der Atmosphäre vielleicht hören kann, ist nämlich keine Atmo, sondern wir sitzen hier wirklich. Es ist ein bisschen laut immer hier, wegen des Straßenverkehrs auf der Oranienstraße. Und auch eigentlich immer gut besucht. Eigentlich steht da immer einer an, der gerade einen Kaffee bestellt oder irgendwas mitnimmt, weil hier auch viele To-Go-Cuppies verdickt werden. Wir können die Süßigkeiten empfehlen, allerdings sind sie alle sehr mächtig. Das Gegenteil ist der Fall, die sind genau richtig, aber ja. 46,5 ist eine elende Pupsnase, die es einfach nicht geschafft hat, ein einzelnes Stück im Laufe eines ganzen Frühstücks, ein einziges Stück, und sie hat nichts weiter gegessen, ein einziges Stück Karottenkuchen zu essen. Nimm mir das Pupsnase zurück. Kackbratze. An dieser Stelle beenden wir den Podcast, wünschen den geneigten Hörern einen schönen Tag und empfehlen einen Besuch im Milch und Zucker, wenn... Wir müssen den nächsten Podcast noch... Empfehlen einen Besuch im Milch und Zucker, wenn... Wenn man vielleicht mehr als eine Stunde Zeit hat. Und leckeren Kaffee und Fruchttörtchen essen will. Ja, und wenn man vielleicht ohnehin gerade in Kreuzberg ist und so ein bisschen von dem Kreuzberger Flair mitkriegen will. Aber nicht zu viel. Ja. So, ankündigen, was? Na, den nächsten Podcast ankündigen. Ja, da geht's ums Kronleuchtern. Ja, und wir erklären dann, wie sich Herr Pixelbrei fühlt, seit er keine Gesichtsbehaarung mehr hat. Wir werden nie wieder podcasten? Ach, Mensch. Ich erwarte wirklich viele Kommentare, die einfach Argumente liefern, die ich vielleicht noch nicht überdacht habe und die dich dazu bringen werden, in Bezug auf Gesichtsbehaarung dein Leben zu ändern, zu verbessern, zu verschönern. Ich glaube, du überschätzt dieses komische Internet, von dem in letzter Zeit alle reden. Wie viel schneidest du eigentlich raus? Nichts. Oh bitte, das geht nicht. Also ich habe wieder viel Unsinn geredet. Das ist doch kein Podcast, ja? Doch, genau. Du hast gerade die Natur des Podcasts definiert. Wie viel Klicker haben wir eigentlich von dem Podcast-Feed? Weißt du das? Nicht viele. Ah gut, das ist vielleicht auch ganz gut, oder? Vielleicht ändert sich das ja. Und wusstest du, dass die biometrische Stimmenerkennung so ziemlich gut funktioniert? Auf der Suche nach dem perfekten Morgen. Das Berlin Breakfast.